Tage gehen vorbei und Träume, sie pflastern unseren Weg in eine neue Zeit. Vieles geht verloren und Neues macht alles anders, doch wir sind bereit. Halt die Stunden nicht in Demut an, lass sie fliegen, denn alles fängt neu an. Die Zeit überdauert jeden Augenblick, kommt irgendwann einmal zurück. Die Macht der Gezeiten hält niemand an, ich glaub dran, denn alles ist ewig. Den Puls dieses Lebens, den Moment, der dich unsterblich macht. Jeden Tag aufs Neue. Komm, wirf deine Träume mit mir in den Wind. Was auch kommt, ist längst schon vorbestimmt. Glaub an Wunder, dass alles neu beginnt. Zeit überdauert jeden Augenblick, kommt irgendwann einmal zurück. Die Macht der Gezeiten hält niemand an, ich glaub dran, denn alles ist ewig. Überdauert jeden Augenblick, kommt irgendwann einmal zurück. Die Macht der Gezeiten hält niemand an, ich glaub dran, denn alles.